In diese Stadt, my love, müsste man reiten, in einem Flatterumhang, so wie ein Husar. Am Gänselieselbrunnen aus dem Sattel gleiten und sich zu denen setzen mit dem bunten Haar. Mit ihnen Bier aus Dosen trinken, schweigen und sich erinnern an die Nächte im August. Da spielten hier Harmonika und Geigen und um den Brunnen tanzten wir in nackter Lust. Die Ära Adenauer ging zu Ende. Wir sangen laut von einer freien Republik. Und viele träumten sich die Bündniswende aus noblem Prinzenstolz und Schmuddelkinderglück. Da da di du du du di du dum. Ja, da, da. Ich hab mein Lied in dieser Stadt gesungen. Mich hat das Tageblatt berotzt und vollgespritzt, nannt mich den schmierigen Proletenjungen. Das hat mir nicht nur bei Genossen sehr genützt. Hier gab es Lehrer, die auf Schüler schossen. In meiner Robe brüllte ich hier vor Gericht. Mit der Gitarre habe ich zurückgeschossen. Hier war ich Trauzeuge, doch traute man mir nicht. Und hier sang Barbara von blonden Knaben und auch von Rosen und von der Melancholie, die die Verliererkinder an sich haben, bis Mescaleros kommen und befreien sie. Da da di du du du du du. Ich lauf zu Fuß im Wind über den Graben, zum Beispiel schleifen wollte Hans von hier die Stadt, weil eine Freundin hatten wir begraben, die sich den goldenen Schuss im Schnee geschossen hat. Geh in den Bismarckturm und lass mich führen. Der blinde Rentner schnarrt so wie ein Chorstudent, zeigt Bismarcks Säbelschläger für Mensuren und Bann und Mütze und ein blutbeflecktes Hemd. Ich renne raus und steh vor einer Mauer, daran gesprüht in Rot, Rache für Christian Klar. Ich merke hier noch immer viel genauer, dass dieses Land nicht bleiben wird, wie es mal war. Agathe.